Tag, so geht es weiter, den muss abgerollt werden. Und mit allen Mitteln und von einfachen wir zu den Herren. Während wir stark frieren, warten und ihr kehrt zurück und im Triumphe zeigt mir, was ihr habt für uns erholt. Als es infolge des Streiks zu Verhaftungen kam, beteiligte sich Pelageja Vlasova zum ersten Male an einer Demonstration. Aus dem Bericht über die 1. Mai-Demonstration der Twerskaer Arbeiter im Revolutionsjahr 1905. Als wir über den Wollmarkt kamen, stießen wir auf andere Züge. Unser Betrieb kam direkt hinter der großen roten Fahne. Pelageja Vlasova marschierte dicht hinter ihrem Sohn. Bevor wir zum Erlöserboulevard kamen, schrie plötzlich eine Stimme, Fahne weg. Karpow trug sie. Und er dachte nicht daran, sie wegzugeben. Denn es schien uns allen, ohne dass wir uns verständigten, dass es wichtig wäre, dass alle sehen, wer wir sind und wofür wir sind. Unsere Fahne, die rote, musste besonders hoch gehalten werden. Allen sichtbar. Und das glaubten wir zu wissen. Sie würde immer gesehen werden.